Menschen, in deren Mitte ich volltrunken versage. Dekolletés und Dekadenz, dieses Fest lässt sich nur mit Alkohol ertragen. Blicke versprühen lauen Sex. Sie wollen mich nicht, wie ich bin. Sie wollen mich, wie sie wollen. Der Tag der Armut wird nicht gefeiert. Du fehlst mir so sehr. Nur mit dir würde ich reden. Irgendjemand labert mich voll. Ich sage nichts und lass ihn stehen. Eine Zeile in meinem Kopf ist beendet. Nun denke ich einen Satz und kann mich nur vage erinnern.